Ich grüße mit besonderer Freude Josef Zawinul, meinen alten Spezi. Und wir sind in Wien aus dem gleichen musikalischen Mutterboden entsprungen, der sich ja unter anderem auch im Finale des Cello-Konzerts niedergeschlagen hat, wie Sie ja gehört haben. Und von dort aus werden wir in einer verwandten Tonart noch tiefer in unsere gemeinsame musikalische Vergangenheit hineinsteigen. Vielen Dank.